Stan! Moment, Männer, mein Vater will was von mir. Stan! Was? Du sitzt schon das ganze Wochenende vor deinem Computer. Unternimm doch mal wieder was mit deinen Freunden. Ich unternehme ja was, du Kackbuhn. Ich bin mit Typen in der ganzen Welt bei einem MMORPG eingeloggt, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Und über Teamspeak rede ich mit ihnen. Ich bin kein Kackbuhn.